Junge Huren, alte Nonnen hatten schon so viel gewonnen, wenn vom Pfaffen wohlberaten sie im Kloster Wunder taten. Jetzt geht's über Land und Leute, durch Europens edle Weite. Hofgemäße Löwenschranzen, Affenhund und Bären tanzen, neue leid'ge Zauberflöten, Hurenpack, zuletzt Propheten. Goethe.